Zum 5. Jahrestag der Ernennung von Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee brachten jüngst die ausländischen Zeitschriften und Zeitungen Sonderbeiträge. Die Zeitschrift Guozhi Rianxi, Dezember Nummer 2016 in Hongkong von China, die iranische Zeitung Iran News, die kongolesische Die Woche Afrikas veröffentlichten mit den Fotos von Kim Jong-un die Beiträge mit verschiedenen Titeln wie Die Welt sah den obersten Befehlshaber Kim Jong-un. Der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong von China berichtete, seit dem Beginn der Führung des Landes durch Kim Jong-un sei zwar eine kurze Zeit vergangen, aber in dieser Zeit habe Korea ein völlig neues Aussehen angenommen. Die Völkergemeinschaft werde weiterhin mit großem Interesse beobachten, welche Ereignisse in Korea unter der Leitung von Kim Jong-un eintreten würden.